Tag, hier der Landstuhl, Elite-Hörer unterwegs. Keine Angst, keine Folgennummer. Wollte ich nur mal spontan raushauen, weil ich unterwegs bin, weil heute ist wieder mein Motorsport-Highlight. Nitro Olympics Hockenheimring. Atmo ist jetzt hier auf dem Weg zur Kasse, rechts hier Zeltplatz, ja, wo sie da Krach machen. Leider hat es dann geklappt, dass die Uni vom Radiomobil mitkommt. An der Stelle gute Besserung für die Sabine. Ich verarbeite das Ereignis dann in der normalen Folge, wo ich auch noch so ein bisschen mehr Hintergrundinfos gebe und was ein Supercharger ist und was ein Transbrake ist und so. Das ist ja genau die Folge, die ich schon seit einem Jahr vorbereite. Das war ja das allererste Intro für die Leute, die mich schon von Anfang an hängen. Und dann ist es, denke ich, geschickter, wenn ich das am PC bearbeite, weil dann kann ich nämlich diese Pegel, wenn ich so ein paar Soundschnipsel reinmache, ein bisschen besser runterregulieren. Ansonsten keine Angst, es wird nicht immer laut, weil letztes Jahr war das erste Mal auch ein E-Tracks da drin, also mit Elektroantrieb, Gruß an der Reden, ja. Ich glaube, da ist ein Tesla ein Scheißdreck dagegen. Und hier müssen es jetzt dieses Jahr mehrere Klasse geben, also ich recherchiere das sauber und schaue euch das mal rein. Und wie gesagt, kommt irgendwann mal die andere Folge raus. Gibt ja auch noch eine Viper GTS. Oh, hat gar kein Nummernschild, der Arm. Naja. Und wie gesagt, dann recherchiere ich das mal sauber und haue es euch rein. Und auch wie das jetzt mit diesen E-Autos war, vorne ist die Kasse. Aber es gibt ja mehrere Kassehäuschen. Und dann, wie gesagt, Ticket 25 Euro. Es gibt auch noch eine Abschlussfolge vom Urlaub. Die habe ich jetzt nicht mehr geschafft einzusprechen. Die haue ich noch mal, damit es rund wird, als unterwegs raus. Und wie gesagt, auch diese saubere von meinem letzten Trip und von dem kommt. Das Wetter ist leider not so nice. Also Regen war angekündigt für 17 Uhr. Aber es hat schon so ein bisschen genieselt. Aber gut, es ist halt auch mal interessant zu sehen, wann zu fahren. Gut, dann hole ich mir jetzt mal Karte. Und diesmal als was Besonderes haue ich mich gleich auf einen anderen Platz, wo ich letztes Mal nicht war. Direkt am Startziel. Ich denke mal, dort rappelt es am besten. Vom Licht ist es auch kein Gegenlicht. Das sollte eigentlich auch relativ cool sein. Ja, jetzt ziehe ich mir hier mal die Karte rein. Bis dann. Servus.